Wie starten wir? Hast du was zu sagen? Oh, es ist Jubiläums. Also wir sind 10. Folge, ne? Es ist Jubiläum. Nee, nein. Das war letztes Mal. Wirklich? Ja. Hä, aber... Ich glaube, die zwei Radler haben dir nicht gut gemacht. Nein, weißt du, warum ich das dachte? Weil das... Warum? Warte, jetzt muss ich noch mal kurz nachlesen. Ah, ich bin so doof. Ich habe dann nur gelesen, dass da steht der 10. Buchstabe und dachte dann, 10. Buchstabe, aber dann steht da der 10. Buchstabe des klassischen und der 11. Buchstabe des modernen lateinischen Alphabets. Und ich habe aber nur diesen ersten Teil mit 10. Buchstabe gelesen und dachte dann, okay, Party. So gut. Hallo und willkommen zur Folge K. Die ist ganz der Stadt von Marvin gewidmet. Köln nämlich. Kölle Alaaf, Mann. Kölle Alaaf. Na? Na? Na? Bist du schon aufgeregt? Weil wir heute das K machen? Ja. Also das ist ja quasi vor dem M so der wichtigste Buchstaben für dich, nicht? Weiß nicht. Also, Entschuldigung, wenn ich jetzt deine These widerlege. Aber ehrlich gesagt, ist das K bin ich relativ emotionslos. Gegenüber, wie eigentlich fast jedem Buchstaben. Ich glaube, das sage ich auch ja, wie wir schon Folge. Gemerkt haben. Ja. Stimmt. Na gut. Nee, aber trotzdem, K, Köln, vielleicht, wobei ich glaube, wir haben Kategorie Stadt, ist aktuell nicht mehr drin. Sonst könnte ich dir was von Köln erzählen. Tja. Ja, aber genau. Aber es gibt bestimmt interessante andere Facts über den K. Ja, vielleicht oder? Kann man da Köln auch mit einbeziehen. Wer weiß. Gut, ich bin gespannt. Wie immer, alles total spontan von uns. Total. Ja, die Hitze schlägt ein bisschen aufs Gemüt. Ja. Es ist schon spät. Und aufs Tempo, genau. Ja, es ist schon 7:45. Ja, wir sollten schon längst im Bett sein. Ich liege im Bett, also... Natürlich noch nicht zum Schlafen, aber ich liege schon im Bett. Ja, gut. Aber wenn ich nicht mehr antworte, ne, dann bin ich vielleicht eingeschlafen, weil die letzten Abende bin ich immer so früh eingeschlafen. Ja. Weil es irgendwie... Wirklich? Also ich glaube... Aber es ist doch so lange hell. Ja, das ist mir da egal. Da kann ich nicht schlafen. Das ist mir vollkommen egal. Ich glaube, nicht schlecht. Gestern, ja so um 9:30, bin ich glaube ich eingeschlafen. Und dann, also auf dem Sofa. Und dann hat mein Freund gesagt, komm, wir gehen ins Bett. Und dann habe ich gesagt, nein, es ist noch hell draußen. Und dann habe ich noch so, bin ich noch eine halbe Stunde, habe ich so ein bisschen rumgelegen und bin dann ins Pseudo. Bett gegangen. Ja, total unnötig. Aber ja, deshalb 7:45 vielleicht, eine Stunde könnte ich gerade noch durchhalten. Aber dann husch, husch. Aber wirklich, ja. Ab morgen kann ich auch wieder in ein Bett legen. Wieso, wo lagst du denn vorher? Nur auf der Matratze. Ach so, du hattest noch keins. Ja. Ah. Und morgen kommt das Bett endlich. Oh, wie cool. Ja, ich freue mich. Hast du also neues gekauft? Ja. Ja. Ja. Okay. Das alte war schwarz und das war mir zu düster. Ja. Und jetzt habe ich ein weißes dann. Cool. Mhm. Und wie groß ist das? 1,60. Das ist gut, das habe ich auch hier. Eine gute Größe. Ja. Ja, ich freue mich total. Ja, weil ich merke es jetzt langsam. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Ja, immer auf dem Boden schlafen, ne? Genau. Ja, aber das wird gut. Hoffentlich. Und danach ist auch der Raum eingerichtet. So. Ja, eben, ne? Dann sieht es das gar nicht mehr so. Die Lattenröster, die stehen jetzt so an der Wand und eben die Matratze am Boden. Ja, das stimmt. Ist noch so ein bisschen... unordentlich. Ja, ein bisschen ungemütlich, ne? Genau, und jetzt hoffe ich mal, fertig. Wird das alles gut und schön. Ja, bestimmt. Baut das dann auch jemand auf? Also, ja. Die Leute, die das liefern, bauen es auch auf? Ja. Okay. Ja. das ist mir das Geld wert. Ja. Ja, weil die Lieferung selbst ist auch teurer als die Montage. Und da dachte ich, naja. Ja, okay. Hau ich oben drauf, ist okay. Ja, eben. Ja, cool. Ja. So, erzähl uns vom K. Ja, wie ich ja gerade fälschlicherweise schon dachte, wäre es der 10. Buchstabe im Alphabet. Aber wer zählen kann und das Alphabet kennt, weiß, dass es der 11. Buchstabe ist. Und wir letztes Mal schon Jubiläum hatten mit dem J. Oh Gott, ich kann schon wieder nachdenken, was das für ein Buchstabe war. Vielleicht wird es auch eine sehr kurze Sommerfolge. Ja, Sommerhitzefolge, ne? Aber ja, okay. Jetzt wieder Konzentration. Konzentration. Und zwar, von unseren 26 Buchstaben liegt das K auf Platz 19, also relativ weit unten, hat nämlich nur eine durchschnittliche Häufigkeit von 1,21%, also echt nicht so viel. Hätte ich irgendwie nicht gedacht. Ja, findest du das K? Ich weiß nicht, kommt das oft? Naja, also wir haben ja jetzt hier schwarz auf weiß, dass es nicht so oft kommt, aber so gefühlt. Gefühlt hätte ich so in der Mitte eingeordnet, glaube ich. Mhm. Aber wenn man darüber nachdenkt, ja, stimmt, ist wohl eine verdiente Platzierung. Ja, glaube ich auch. Ich meine, es sind ja immer noch 7 dahinter. Stimmt. Nur. Zum Beispiel der J. Stimmt. Und wahrscheinlich auch noch ein paar, die kommen. Andere, aber jetzt nicht spoilern. Ich weiß es ja nicht, es war nur eine Vermutung. Und dann haben wir unser Fingeralphabet. Und zwar, alle mitmachen. Das K macht man, indem man den Zeigefinger, den Mittelfinger und den Daumen nach oben gespreizt, also nach oben gespreizt. Und die restlichen Finger liegen auf der Handfläche. Ja. Es ist aber, ich versuche es gerade nochmal nachzumachen, also es ist nicht so, als ob du eine 3 zeigst. Okay. Sondern der Daumen, also es ist mehr wie ein Peace-Zeichen und der Daumen liegt so an den anderen obendran. Hä? Kannst du dir das vorstellen? Obendran? Ich konnte also mit dem Daumen nicht. Nicht obendran, sondern der schwebt nicht in der Luft, sondern der liegt mehr an der Handfläche, Handinnenfläche. Aha. Und die anderen beiden sind so nach oben. Das ist ja voll unbequem. Es ist mega unbequem. Ich finde, es zieht auch total. Ich kann meinen meinen Mittelfinger gar nicht so hoch machen. Ich glaube, ich habe verkürzte Sehnen. Ich glaube, ich auch. Es zieht mir in den ganzen Arm rein. Also irgendwie. Wir sind so unsportlich. Vielleicht hat es auch deshalb, selbst die Gehörlosen können es nicht so oft verwenden, weil es halt einfach ein unbequemer Buchstabe ist. Ja, die sind froh, dass der nur der 19. häufigste Buchstaben ist. Also so, so sah es jedenfalls auf dem Bild aus und so ist es beschrieben. Aber wie gesagt, sind nicht ganz so handlich wie manche andere. Ich löse den K auf. Ja, ich auch. Erstmal die Hand wieder entspannen. Ja. Und dann habe ich noch auf der Seite unseres Vertrauens, wo wir, glaube ich, immer unsere Infos herbekommen, Folgendes gelesen, was ich ganz lustig fand. Da stand nämlich, dass das K von Jugendlichen auch als Abkürzung für okay benutzt wird, was dann zum Beispiel in Chatrooms wie WhatsApp oder Facebook als einfach nur K, also der Buchstabe K, aber ausgesprochen natürlich als K. Und am schönsten fand ich, dass da stand, ein Beispielsatz im Chatroom. Und dann stand da, kannst du mir die Hausaufgaben später vorbeibringen? Und Antwort, Kay. Das war das Beispiel. Das fand ich sehr schön. Oder es stand Kay, also Buchstabe K. Und dann stand noch in eckigen Klammern, oder K, also Buchstabe K. Und dann diese zwei Hütchen. Weißt du, was ich meine? Diese, die auf der Taste neben der 1 sind. Mhm. Ich weiß nicht, die haben bestimmt einen Namen, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Das ist quasi, wie man im Chatroom miteinander spricht, wenn jemand die Hausaufgaben vorbeibringen soll. Wow. Ja. Wie schade, dass uns niemand mehr die Hausaufgaben vorbeibringen muss. Das stimmt, ja. Aber früher, also ich habe dann da so drüber nachgedacht, ich habe das, glaube ich, ich habe den Buchstaben K nie als okay benutzt, weil für mich okay zu schreiben, eigentlich der gleiche Aufwand oder weiß ich nicht, nützt nicht viel Aufwand. Aber ich weiß noch, dass früher bei ICQ haben richtig viele nicht nur 1K, sondern 2K gemacht. Also KK. Keine Ahnung, ob man das dann so ausspricht, aber wo ich mir auch immer dachte, wenn du zweimal das K drückst, das ist ja natürlich ein bisschen schneller als OK, aber das O liegt genau über dem K. Ja. Kannst du doch genauso schnell tippen. Also war für mich keine Ersparnis, also keine Zeitersparnis. Ja, das wollte ich noch erwähnen. Interessant. Ja, da merkt man, dass man eben nicht mehr zu den jungen Leuten gehört. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist okay. Ich habe jetzt gerade an den Abkürzungen nachgedacht, über die Abkürzungen nachgedacht, die wir hatten. Aber ich glaube, ich war noch so in der HDGGGGDL Phase und so. Und hattest du auch MB als Mailback in der SMS? Nee. Das haben wir immer geschrieben. Quasi wirklich? Am Ende. Du hattest ja nur, wie viele Zeichen hatte man in der SMS? 160? Ja. Und teilweise hast du das ja auf den Buchstaben genau so angepasst. Ja. Aber immer am Ende war MB für Mailback. Wo ich mir so denke, ich habe ja eine Nachricht geschrieben. Ist doch irgendwie. Und manchmal, wenn du noch ein Zeichen mehr hattest, hat man noch ein P davor gesetzt, dann war es Please Mailback. Nee. Also ich weiß auch nicht, warum wir das bei uns gemacht haben. Und ja. Die, okay. Keine Ahnung. Und die Leute, die das zu Englisch fanden, die haben SZ geschrieben. Also schreib zurück. Schreib zurück. Ja, ich weiß auch nicht. Also, das hat man aber früher auch nicht hinterfragt. Irgendwie hat das einfach jeder gemacht. Ja. Ja. Es ist wirklich komisch. Ja. Irgendwie. Aber ich weiß noch, diese SMSen, wie man dort reindrücken musste, dass ja keine zweite entsteht. Und dann eben auch die Wörter gekürzt und alle Leerschläge rausgenommen. Ja, genau. So alles aneinander. Und immer den Anfangsbuchstaben. Hi muss ich eigentlich nicht schreiben. Ja, genau. Ja, und ja, genau. Stimmt. Bloß Buchstaben einsparen. Ja, das ist krass, ne? Und eigentlich ist es ja noch nicht so lange her. Das ist... Nee, 10 Jahre vielleicht her oder so. Und jetzt lobt man Twitter so für seine kurze, bündige Art, oder? Ich meine, früher war es ja auch Standard. Ja. Aber ich frage mich, warum dann trotzdem noch Wörter abgekürzt werden müssen. Also eben wegen der Schnelligkeit, aber sonst. Ja. Man hat keine Begrenzung mehr, die einen eigentlich genau einschränken Schnelligkeit, würde. Bequemlichkeit, Faulheit. Coolness. Irgendwie. Coolness mit K. Kannst mir die Hausaufgaben vorbeibringen? Okay. Genau. Ja. So. Fühlen wir uns vorbereitet für das K? Ja, total. Na dann. Total. Gut. Schmeiß mal die Tarotkarten auf den Tisch. Aber nicht in die Luft, ne? Nee. Gut. Eine sticht hervor. Die will unbedingt gezogen werden. Okay. Und zwar ist es, es wird dir gefallen, es ist eine Süßigkeit. Nur nicht so sehr jubeln. Ja, das ist gut, aber ich mache doch gleich wieder zuckerfrei. Deshalb das ist auch wirklich schlimm, wieder mal. Mit K, warte. Kinderriegel. Zählt das? Weil Kinder ist ja eigentlich schon die Marke, aber... Ja, aber die heißen ja, also muss man ja so nennen, oder? Ja, eigentlich schon. Die heißen ja nicht Schokoriegel, ne? Heißen schon Kinderriegel. Nee, die heißen... Oder halt Kinderschokolade. Also ich meine, dort sind ja Kinder drin. Also eben. Die sind schon Kinderriegel. Ja, mag ich sehr, sehr gerne. Punkt. Ich mag es halt, weil man sich so schön abbrechen kann. Diese Stückchen. Ja, und du kannst auch genau die Finger so reinlegen und das so festhalten. Das habe ich früher immer gemacht. Also so in diese Kuhle. Du hältst dich an der Schokolade fest. Ja, ist natürlich an heißen Tagen schmilzt sie dann auch natürlich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich sehe die Finger schon vor mir. Ja, aber würdest du sie eher in den Kühlschrank tun oder nicht? Das wollte ich dich gerade auch fragen. Es gibt ja diese Verfechter vom Kühlschrank, von der Kühlschrankschokolade, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Also ich finde, Kinderschokolade aus dem Kühlschrank ist schon ziemlich lecker, weil dann kannst du auch das... Die Finger reinlegen. Einmal das, genau. Und du kannst das aber auch so ab, also so ein bisschen abknabbern ganz gut, weißt du? Wenn du so ein Stück hast, kannst du das Dunkle so ein bisschen drumherum abessen, wenn man das möchte. Okay. Also... Ich jetzt so im Sommer würde ich sie tendenziell schon eher in meinen Kühlschrank tun. Ja. Aber ich finde, es schmeckt halt ganz anders. Also es sind dann schon ein bisschen fast wie zwei verschiedene Riegel. Deshalb bin ich dafür ein paar in den Kühlschrank, ein paar nicht. Dann hat man die Wahl. Oder isst einfach beide. Ja. Ja. Aber ich finde halt, Kühlschrankschokolade hat so wenig Geschmack. Ich weiß, was du meinst. Ja, deshalb bin ich da eher kontra. Okay. Wir hatten, also mein Vater hat früher immer sehr oft Kinderschokolade gekauft und auch Kinder Bueno und Kinder Country. Keine Ahnung warum. Also wir haben eigentlich nie danach, also wir haben nie gesagt, dass wir das unbedingt haben wollen. Er hat das einfach so selbstverständlich immer mitgebracht. Und das war dann alles immer im Kühlschrank. Mhm. In einem, also quasi in der Tür oben in so einem Fach drin. Ah ja. Und das ist, also war so zur Schulzeit und das ist bei meinen Freunden, also weil ich hatte jeden Tag in der Schule, hatte ich was davon mit. Ja. Jeden Tag und meine Freunde wussten das natürlich immer. Du warst die beliebteste Schülerin ever. Ja. Die haben mich dann auch manchmal Kindermaren genannt. Und manche Freunde, wenn die bei mir zu Hause waren, die wussten das halt, die sind dann auch so ganz selbstverständlich an den Kühlschrank gegangen und haben sich da was rausgenommen, weil da einfach so viel drin war. Und irgendwann haben wir mal zu meinem Vater gesagt, du musst das nicht immer kaufen. Ja. Also, weil er hat selber gar nicht gegessen. Ja. Nur, ja, weiß ich auch nicht, wie er, also war ja eigentlich nett, aber es ist ja jetzt auch nicht so das Günstigste. Also, das ist ja dann schon, kannst du schon viel Geld für ausgeben. Aber wenn es halt da war, habe ich es halt auch gegessen. Und zu meinem 18. Geburtstag habe ich einen riesigen gebastelten Kinderriegel geschenkt bekommen. Oh, cool. Aus Styropor. Leider, so nicht aus Schokolade. Aber nicht gefüllt in dem Fall. Leider nicht. Mist. Aber der war schon sehr cool. Ja, das glaube ich. Ja. Oh. Okay, und deine Süßigkeit mit K? Ja, Süßigkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber ich würde halt den Kaugummi nehmen. Ja, okay. Kann man, ja, weiß ich gar nicht, als was man das sonst zählen soll. Ist ja irgendwie... Ja, Zahnpflege. Und kaufst du gerne Kaugummi? Ja, ich mag Kaugummis recht gerne. Aber ich habe die dann auch einfach so im Mund. Also ich muss nicht dauernd darauf rumkauen, sondern ich weiß, ich habe ihn wie so ein Eichhörnchen. Ich habe den Kaugummi in den Backen. Auf Lager? Ja. Genau, und dann, wenn ich gerade Lust darauf habe, kaue ich wieder ein bisschen rum und dann geht er zurück ins Lager. Das heißt, du bist dann auch so jemand, der den ganzen Tag kauen kann? Ja, also geschmackstechnisch wechsle ich dann schon mal ab, weil so lange halten die sich ja nicht. Ja. Und ich finde es auch schwierig, den perfekten Kaugummi zu finden. Das stimmt, aber es gibt schon, ja, ich habe schon ein paar, die ich mehr mag und die ich weniger mag. Das stimmt, ja. Und ich finde, da muss man einfach sagen, die Marken-Kaugummis schmecken halt einfach besser als so ein No-Name. Ja. Es ist einfach so. Aber jetzt rein optisch und so fürs Kindheitsfeeling mag ich diese runden Kaugummis aus dem Automat total gerne. Aber die kannst du ja nicht länger als 5 Minuten haben. Die schmecken ja wirklich nicht lang. Und ja, die sind auch meistens so groß. Also die sind so schwer zu kauen und so zäh. Ja, also man kaut da so. Aber trotzdem, so den Geschmack, das ist einfach so Flashback-mäßig. Ja. Und das finde ich cool. Das stimmt. So ab und zu. Also vielleicht höchstens einmal im Jahr oder so. Man begegnet denen ja auch nicht. Nee, wollte ich auch gerade sagen, man kauft sich die ja auch nicht wirklich irgendwie. Nee. Aber die sind schon recht cool. Ja. Entschuldigung, ich musste gerade gehen. Ja, gute Nacht, ne? Oh Gott, ja. Ich wusste nicht, dass meine Kaugummi-Stories so spannend sind. Nein, hier ist einfach nur kein Sauerstoff im Zimmer. Ja. Das ist das Problem. Ja. Mit Kaugummi verbinde ich eben noch eine andere Geschichte. Und zwar hatte ich lange Zeit, also 2 Jahre lang, eine Spange. Mhm. Wie sagt man dem auf Hochdeutsch? Zahnspange. Ja, aber diese mit diesen Plättchen obendrauf, hat die keinen bestimmten Namen? Mit den Plättchen? Ja. Also eine feste, meinst du? Ja, ja. Brackets? Heißt die einfach feste Zahnspange? Eigentlich schon. Oder halt feste bei Klammer. Bei uns heißt die Plättli-Spange. Okay. Ja, ich aber weiß, ich dachte jetzt gerade, ich glaube, ich kann das nicht 1:1 übersetzen, weil es das Wort bestimmt. Also ich glaube, hier sagt man, also hier so, wo ich herkomme, ja, sagt man, ich hatte eine feste Klammer oder ich hatte eine feste, okay, Zahnspange. Okay. Oder halt. Gut, also. Ja, weiß nicht. Ja. Also ich hatte eine feste Zahnspange. Ja. Und das eben während 2 Jahren und ich durfte während dieser Zeit keine Kaugummis kauen. Ja. Und das war ganz schrecklich, fand ich. Also das ist halt dieses typische, etwas ist verboten, also will ich es umso mehr. Und ich weiß noch, als ich sie dann rausbekommen habe, das Erste, was ich gemacht habe, ist eine Packung Kaugummis kaufen und dann möglichst viele davon direkt im Mund, ja, kaufen. Ja, das glaube ich. Das heißt, du hast dich wirklich dann gehalten? Ich glaube schon. Ja, man hat ja auch man hat ja nichts davon, ne? Weil man ist ja dann selber derjenige, der dann da die Kaugummis im Mund kleben hat. Ja, also ja, genau. Tut man sich ja keinen Gefallen mit. Das stimmt. Ja. Ja, Kaugummis. Ich hatte schon oft Kaugummis in den Haaren. Oh, also von anderen reingeklebt? Nee, von mir. Also, was man halt so macht. Ja, habe ich letztens auch noch irgendwem erzählt. Da habe ich einfach, hatte ich Kaugummi gekaut und dann habe ich gelacht und dann ist mir einfach aus dem Mund gefallen und einfach in meine Haare rein. Und, ja gut, du hast lange Haare, ne? Ja, und dann das Problem, dass das relativ weit oben gelandet ist und dann haben wir halt die ganze Strähne einfach abgeschnitten mit dem Kaugummi dran. Oh. Und beim zweiten Mal war es so ähnlich. Da habe ich irgendwie, ja, da ist mir einfach aus dem Mund in meine Haare gefallen. Ist auch nicht, ich bin da irgendwie ein bisschen schlecht schusselig drin. Ja, das sowieso. Okay, nächste Kategorie. Yes. Bevor wir noch mehr Kaugummi-Geschichten hier auspacken. Okay, ich nehme... einen Film. Oh. Es gibt bestimmt einen tollen Western mit K. Ja, bestimmt. Oh, Film mit K. Hast du schon was? Ich bin gerade am Überlegen. Blöder, also richtig dumm, mir ist als allererstes Casablanca eingefallen. Oh Gott, ja. Ja. Hatten wir ja vielleicht schon in einer anderen Folge. Möglicherweise. Ja, eine Sache hätte ich, glaube ich, im Kopf. Aber ja. Ich überlege auch gerade, gibt es viele englische Wörter, die mit K beginnen? Weil man hat ja so englische Filmtitel. Es gibt bestimmt einen Film, der irgendwie The Key heißt. Also Key. Ja, irgendwas mit, ja. Aber ich glaube, was mir jetzt eingefallen ist, das war deutsch. Also was heißt deutsch? Aber oh. Also kein deutscher Film, aber... Oh, aha, der deutsche Filmtitel. Ja, aber auch nicht direkt. Das ist halt ein Name. Ja. Möchtest du, dass ich sage? Ja, sag es. es wäre Kevin allein zu Hause. Ah! Aber ist halt, das heißt ja, keine Ahnung, wie heißt das überhaupt auf Englisch? Heißt es ja auch irgendwas mit Kevin, oder? Ja, bestimmt. Ich google. Kevin allein. Siri. Nee, auf keinen Fall. Nee. Mit der bin ich fertig. Oh, die Arme. Kevin alone oder, at home. Oder halt Kevin allein in New York, ne? Oh stimmt. Nein, der Originaltitel ist wirklich einfach nur Home Alone. Oh. Oh, okay, aber wir nehmen ja die Deutschen, ne? Also ja, Deutsche. Genau. Also du sagst jetzt Kevin allein zu Hause und ich sag Kevin ja. allein in New York. Hast du die denn geguckt? Ja, super. ich glaube, ich habe Kevin allein zu Hause. Einen habe ich gesehen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich beide gesehen habe. Aber ich habe sie auch nicht mehr wirklich groß in Erinnerung. Okay. Kevin Allein New York heißt Home Alone 2 Lost in New York. Da finde ich die deutschen Titel aber besser. Ja, definitiv. Naja. Ja, doch, ich ist ja auch die... so ein Schlagwort geworden. Also, ja. So. Ja, eigentlich schon, ne? Finde ich auch. Aber das ist so richtig, also so, ich habe die schon beide auf jeden Fall geguckt, aber wenn ich dir jetzt sagen müsste, was da passiert, ja, der wird halt beide Male allein gelassen. Er rutscht bestimmt die Treppe runter. Ich glaube, er rutscht irgendwann die Treppe runter. Und wenn das ist das Einzige. Das New York, da sitzt er, glaube ich, im falschen Flugzeug irgendwie. Oder die Familie sitzt in einem anderen als er. Oder so. Aber wie dusselig muss man sein? Ja, das würde heutzutage auch nicht passieren. Ja, ja. Und war noch Weihnachten? Weil ich glaube, für manche ist der Film so ein Weihnachtsfilm. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe den auch irgendwie, ich habe den auch so im Kopf, dass das immer so um die Weihnachtszeit läuft. Ich glaube, dass allein in New York, ist das zur Weihnachtszeit? Dass es zur Weihnachtszeit spielt oder so? Ich guck mal kurz. Das kann sein. Irgendwas ist. Der Film ist genauso alt wie ich. Krass. Also Kevin allein New York ist so alt wie ich. Der andere sogar noch 2 Jahre älter. Der Schauspieler ist ja mittlerweile auch so alt und drogenabhängig. Ja, der ist nicht so. Nicht so gut gealtert. Nee. Ja, doch, hier steht was mit Weihnachtsbaum. Also ich glaube, irgendwas hat es mit Weihnachten zu tun. New York, also allein in New York. Ja. Du, ich find's toll. Also... Es gibt ja jetzt einen neuen Podcast auf dem Markt, ne? Ja. Ein Soundcheck. Ja. Super, super Name, der einen so direkt aus dem Mund. Achtung, Werbung. Ne? Achtung, Werbung. Machst du im Hintergrund so eine Jingle-Musik? Ja, ich habe gerade überlegt. Ich weiß nicht, was da. So wie beim Teleshopping, was da so im Hintergrund läuft. Soundcheck. Ja, und ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall kennen wir ja die beiden, die diesen Podcast machen. Ne? Und es wurde schon überlegt, ob man vielleicht einmal dann eine Cross-Folge macht, also zu viert, vielleicht. Ne? Und ich dachte mir jetzt eben einfach so, wenn die jetzt wieder hören, wie wir professionell über Filme sprechen, ja. Ich glaube, die sind begeistert. Also die wollen uns direkt in der nächsten Folge haben. Auf jeden Fall, wir haben so viele Background-Infos. Ja. Aber ja. Ich hab... Und das ohne zu googeln, weißt du, einfach so raushauen. Einfach so, ja, einfach... wir wissen einfach so viel. Ja, ja. Und wir kennen so viele Filme. Ja, ich habe da gestern nochmal drüber nachgedacht. Über Filme. Im Allgemeinen. Ja. Weil ich auf Netflix... Jetzt wird's philosophisch. Ja. Auf Netflix haben mein Freund und ich gesucht, was wir gucken können und waren in meinem Account drin. Und dann hat er gesagt, dir werden ja nur Serien vorgeschlagen. Und dann habe ich gesagt, gucke ich auch einfach viel lieber als Filme. Okay. Also es gibt ja auch so Menschen, die gucken viel, viel lieber Filme als Serien. Kenne ich auf jeden Fall so ein paar. Aber mir ist es komplett andersrum. Ich finde, in so eine Serie kann ich mich viel besser reindenken. Ja, und finde, also... Auch wenn, also ja, ich finde das irgendwie viel schöner, als dann so 90 Minuten oder weiß ich nicht, 100, 120 oder so, nur so einen Film zu gucken und dann ist es vorbei. Ich möchte, finde es schöner, so einen längeren Prozess etwas zu gucken. Deshalb werden mir bei Netflix auch nur Serien vorgeschlagen, aber dafür halt alles Mögliche, aber super wenig Filme. Mhm. Weil ich da einfach, weiß ich nicht, ich setze mich dann abends lieber hin und denke mir, oh, ich gucke jetzt eine Serie, halt so zwei Folgen von der Serie, anstatt einen Film. Ja, ja. Und bei Serien ist es halt auch so, dass eine zweite, dritte Staffel meistens auch besser ist als die zweite, als der Nachfolger von einem Film, oder? Ja. Ja, das könnte man, ja, vielleicht. Deshalb würde ich auch sagen, kenne ich mich einfach mit Filmen nicht so gut aus. Ich habe auch so ganz viele Sachen, so Klassiker, weiß ich jetzt, mir fällt gerade spontan nichts ein, aber ich habe da ganz viel gar nicht gesehen. Ja. Also ich kenne einfach auch gar nicht so viele Filme, glaube ich. Deshalb, der Podcast mit den beiden wird super. Ich kann sehr viel dazu beitragen. Wir lullen die einfach mit Essensgesprächen ein. Unser Angebot ist, wir behandeln nur Filme mit dem Thema Essen. Mhm. Zum Beispiel. Da gibt es einige. Ja, glaube ich auch. Und so können wir uns dann durchmogeln. Ja. Sie werden begeistert sein. Auf jeden Fall. Ich glaube auch. So. Gut, dass ich das endlich mal gesagt habe mit den Filmen. Ja, es ist ein großes Geheimnis. Es ist jetzt draußen. Genau. Also. Kevin allein zu Hause und Kevin allein New York. Genau. Aber eben hatte ich noch irgendwas anderes. Cleopatra gab es bestimmt auch einen Film mit bestimmt. Ja. Schreibt man die mit C? Im Englischen vielleicht. Ja, glaube ich auch. Aber ich glaube, auf Deutsch würde ich sie mit K schreiben. Asterix bei Cleopatra. Das zählt also nicht. Man muss halt einfach die ersten paar Wörter andersrum wegdenken. Cleopatra bei Asterix. Genau. Cleopatra kriegt Besuch von Asterix. Ja, das zählt. Ich glaube, das ist super abgehandelt, die Kategorie. Ja, finde ich auch. Super. Du musst ich habe nämlich schon die nächste Karte gezogen, weil ich dachte, wir gehen weiter. In Filmen kommt es ja manchmal vor, dass manche Charaktere sterben müssen. Deshalb nenne mir nun eine Todesursache mit K. An Karneval zu viel gesoffen. Das ist meine Todesursache. Eine sehr realistische bei dir, oder? Ja, ich hoffe nicht, aber doch, ich glaube, Karneval kann schon viel passieren. Ja, das denke ich mir auch. Also ich weiß es nicht, ich war ja noch nie dort, aber von den An Bildern. Karneval in Köln von der KVB-Bahn überfahren werden. Also von der Straßenbahn. Aber die heißt KVB. KVB ist Kölner Verkehrsbetriebe. Ah, okay. Da habe ich drei Ks drin. Super. Oh Gott, das ist, glaube ich, wirklich schon oft passiert an Karneval, dass irgendwer vor die Straßenbahn gefallen ist, besoffen. Oh. Ja, das ist dann übel. Ja, deshalb gibt es jetzt auch, also jetzt dieses Jahr Karneval waren zum Beispiel so an den Hotspots waren dann auch immer so Security-Leute, die quasi geguckt haben, dass da keiner zu nah an die Kante geht. Ja. Und gucken da so ein bisschen, ja. Aber das ist schon, eben wenn da halt auch so ein Gedrängel ist und so, ne, dann kann das schon mal schnell passieren, dass da einer aus Versehen halt auch runtergeschubst wird oder so. Mhm. Ja. Ja, die Stimmung ist... ist besser denn je. Aber dann denk du dir doch mal eine lustige Todesursache aus und keine so realistische. Ja. Also meine ist vielleicht realistisch für die Australier. Ich dachte mir Tod durch Känguru-Angriff. Bestimmt. Weil die können doch so boxen. Die sind sportlich, ne? Ja, und hüpfen. Und hüpfen, ja. Also man könnte auch auf dem Boden liegen und das Känguru hüpft auf einen drauf. Oh, das ist bestimmt schmerzhaft. So beim Genick und dann Genickbruch zum Beispiel. Oder eben es boxt mit einem und Und man verliert halt. Und man verliert. Ja. Ja, ja, also ich will nicht wissen, wie viele Australier an Känguru, Tod durch Känguru erlebt haben. Ja. Also eben nicht erlebt, sondern, ne? Ja. Ja, genau. Bestimmt. Und dann dachte ich mir auch, obwohl so Klingenschleifer gefährlich leben. Je nachdem, wenn die Klingen testen müssen, ob die gut geschliffen sind. Ja. Ja. Ja, das. Das wäre die Todesursache. Ja. Punkt. Punkt. Okay. Dann geht's direkt weiter, ohne hier. Ah, dann nehme ich die schon mal raus, die Todesursache. Genau. Was hältst du von einem Beruf mit K? Oh, da habe ich schon was. Oh, sogar ja, noch was. Ja, wirklich? Ja. Oh Gott. Zwei Sachen habe ich schon. Okay, sag deine. Warte, ich überlege gerade, ob mir noch... Ich habe gerade einen Blackout. Also das eine hat auch mit Essen zu tun, natürlich. Natürlich. Und zwar der Koch. Ah ja, stimmt. Ja. Und mein zweiter wäre der Kammerjäger. Sehr gut. Ah, jetzt habe ich auch einen. Okay. Der Kaminfeger. Heißt das bei euch? Also Kaminfeger ist Schornsteinfeger. Ja. Ist das das Gleiche? Ja. Ich war also. Ja, ich glaube. Ja. Es ist der gleiche. Ich bin jetzt nur unsicher, ob. Nee, ich glaube, der heißt wirklich Kaminfeger. Ja, Kaminfeger. Okay, ich gucke gerade, ob. Aber es ist dasselbe. Ja, ist dasselbe. Genau. Die bringen ihr Glück. Ja. Ich hatte einmal. Habe ich mit einem ein Interview geführt mit einem Kaminfeger, weil ich etwas schreiben musste über Silvester und dann habe ich halt so mit Leuten gesprochen, die quasi eben den Beruf eines Glücksbringers ausüben. Ah, okay. Genau. Dann habe ich mit so einem gesprochen. Und was hatte der so zu erzählen? Ja, er hat gesagt, dass wirklich die Leute eigentlich sich freuen, ihn zu sehen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, das hättest du eigentlich als schön empfindet so. Ja. Genau. Er wird als positiv wahrgenommen. Und das ist ja toll. Ja, eigentlich schon, ne? Genau. Aber jetzt, ich glaube, das letzte Mal, als hier einer war, die sind gar nicht mehr so in voller Montur. Der sah ganz normal aus. Der sah gar nicht aus wie so ein cooler... Der hatte gar nicht so ein cooles Outfit. Hm. Ja. Erkennt man sie gar nicht. Weiß man nicht, wem man an der Nase reiben muss. Nee. Hm. Naja. Und Kaminjäger. Kaminjäger? Kammerjäger, hast du schon mal eine Begegnung gehabt mit? Nee, aber musst du dir mal einen rufen? Jetzt, ich war ja kurz davor, weil wir ja eine Maus in der Wohnung hatten. Stimmt. Die uns übrigens, die war ganz schön schlau, ne? Die hat uns ganz schön ausgetrickst. Ja. Weil wir ja so eine Lebendfalle, also wir hatten zwei Lebendfallen. Und der Mann im Baumarkt meinte zu mir, ich soll da was Süßes reinmachen, am besten Erdnussbutter. Und dann habe ich da Erdnussbutter reingemacht. Und eines Tages, sagt mein Freund zu mir, die Erdnussbutter... Das war doch viel mehr vorher, das ist doch jetzt viel weniger geworden. Und dann hat die Maus es geschafft, die Erdnussbutter zu essen, ohne dass die Falle zugeschnappt hat. Oh, und dann, cleveres Mäuschen. Ja, und dann habe ich noch, dann dachte ich so, na gut, wir warten jetzt nochmal ab. Und dann am nächsten Tag war die komplette Erdnussbutter weg, aber die Maus war nicht da. Und dann dachte ich so, wie hat die das denn geschafft? Wie kommt die denn da ran? Und dann dachte ich, vielleicht bin ich auch, habe ich was falsch gemacht? Vielleicht habe ich die Erdnussbutter falsch platziert oder... Die Falle ist irgendwie kaputt oder ich habe die falsch eingestellt. Und dann war ich schon kurz vorm Verzweifeln, weil ich so dachte, das kann ja nicht sein. Also kann ich sein, dass die Maus uns austrickst. Und dann habe ich nochmal neue Erdnussbutter reingemacht. Ja, und dann saß sie ja. Gestern Morgen saß sie in der Falle. Oh. Ja. Aber eben lebendig. Ja, ja, ihr ging's gut. Sehr gut. Sie ist auch direkt erstarrt, als sie mich gesehen hat. Oh. Wahrscheinlich ist es dann auch irgendwie so ein Reflex. Und dann habe ich sie in einem Eimer transportiert zur Wiese gebracht. Und dann wollte sie aber erst gar nicht raus. Und dann ist sie aber zum Glück, ja, jetzt ist sie raus. Und ich hatte und wisst aber, ihr, wo die reingekommen ist? Ja, ich habe die Vermutung, also es würde passen von der Zeit her, weil ich war irgendwie, weiß ich nicht, wann das war, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, aber da war ich im Keller, weil ich was aus dem Keller hochholen wollte. Und da habe ich so mehrere Tüten mitgenommen. Und meine Vermutung war, dass sie in dieser Tüte einfach drin war, weil im Keller hatten wir schon mal, also im Keller war schon mal eine Maus. Ja. Und dann dachte ich, vielleicht war die da halt drin und dann habe ich sie mit nach oben genommen. Weil sonst wüsste ich nicht, also ich habe der Hausverwaltung geschrieben, die meinte auch, es kann halt gut sein, gerade im Erdgeschoss, dass die auch durchs Fenster dann irgendwie mal reinkommen und man es halt nicht mitbekommt. Oder dass sie halt irgendwo ein Loch hat. Deshalb müssen wir jetzt mal gucken. Wenn da nochmal eine kommt, dann müssen wir vielleicht wirklich einen Kammerjäger rufen, dass der irgendwie guckt, wo die herkommen könnte. Aber jetzt im Moment haben wir keine mehr gesehen. Aber es ist ein bisschen komisch irgendwie. Auch wenn so eine Maus, die ist ja eigentlich ganz niedlich gewesen und die tut ja auch nichts, aber irgendwie ist das Gefühl ein bisschen komisch, wenn man so weiß, hier läuft irgendwo eine Maus rum. Ja, ja. Ist ganz seltsam. Wenn man halt wie Angst hat vor dem Überraschungseffekt. Die kann einfach so vorbeihuschen, oder? Ja, ich habe mir auch eines Morgens irgendwie habe ich mir eingebildet, dass ich sie gehört hätte hier im Schlafzimmer. Und dann fand ich die Vorstellung so eklig, dass sie hier vielleicht irgendwie rumlaufen könnte, unterm Bett oder so. Ja. Aber hab sie dann auch nicht gesehen, aber ja. Ja, und vor allem hören würdest du sie ja wahrscheinlich, die tapsen ja so. Ja, ja, eben, genau. Und die sind halt auch eher nachtaktiv. Ja. Wir haben sie halt auch mehr immer so am Abend oder am Morgen gesehen und nicht so am, also tagsüber haben wir sie eigentlich selten gesehen, sondern immer spätabends oder frühmorgens. Aber das ist schon irgendwie komisch, so eine Maus. Und man will ja auch nicht, dass sie sich dann irgendwie vermehren in der Wohnung, ne? Und man dann da irgendwie ganz viele hat. Deshalb mal schauen. Vielleicht kommt der Kammerjäger dann nochmal zum Einsatz. Ja. Halte uns auf dem Laufenden. Ja. Ich hoffe, es kommt jetzt erstmal keine mehr. Das wäre schön. Aber die war schon ganz niedlich. Also. Ja, die sind echt süß. Die sind wirklich süß. Die war so ganz klein und knubbelig. Ja. Deshalb, ich glaube, dadurch, weil die auch relativ klein war, hat sie es irgendwie geschafft, halt an die Erdnussbutter ranzukommen. Das ohne wegzuklauben, ja. Ja, das irgendwie so, das war echt, ja, die Maus. Oh. Und was habe ich noch gesagt? Ach so, Koch habe ich noch gesagt, ne? Ja. Ja. Muss man da viel zu sagen? Zum Koch? Sie bereiten Essen zu, deshalb mögen wir sie. Deshalb mögen wir sie, ja. Wobei es gibt halt auch schlechte Köche, ne? Das stimmt, ja. Sind da auch nicht aber eben gut. Sehr viele sehr gute, wo wir auch wieder bei Netflix wären, weil ich mag ja solche Kochsendungen, also gute Kochsendungen. Und das finde ich so faszinierend, wie manche einfach diese Leidenschaft, also ich meine, ich koche ja auch gerne, ne? Aber das ist halt so Standard. Ja. Und wie man dann so eine Leidenschaft haben kann für Produkte und alles probieren will und da rum experimentiert und irgendwie für so einen Teller einen ganzen Tag aufwendet. Und eben, und dann wird es halt gegessen, ne? Also es ist ja, es ist ja schon irgendwie. Ja, es ist dann weg. Schon so ein Kunstwerk, aber halt von kurzer Dauer nur. Beziehungsweise was immer wieder perfektioniert wird, aber dann wieder gegessen wird. Schon. Da auch diese Rezepterfinder quasi für Zeitschriften und was auch immer. Wie kann man immer noch neue Ideen entwickeln? Ja. Das ist quasi wie bei Musik. Ja, das auch. Ist wirklich so. Also wo man da eigentlich denkt, ist nach schon so alles langer da, ne? Zeit, da wurde das alles schon mal gespielt. Ja. Aber scheinbar nicht. Das stimmt. Das finde ich so faszinierend. Ich habe mir übrigens gerade meine Kopfhörer aus dem Ohr gerissen, aber das hast du scheinbar gar nicht mitbekommen. Hallo. Aber gut, das können wir. Ja. Ach, das wollte ich noch sagen. Ja. Ich nehme gerade wieder normal mit den Kopfhörern auf, obwohl mir mein Freund ja jetzt nach 10 Folgen offenbart hat, dass er ein Mikrofon hat. Danke, Freund. Er hat aber übrigens gesagt, er hat es selber vergessen, dass er das hat. Und jetzt irgendwie beim Aufräumen hat er das wiedergefunden. Und ich weiß aber nicht, wie das funktioniert. Beziehungsweise er war eben nicht da, als wir angefangen haben. Und dann wusste ich nicht, was ich jetzt machen muss. Aber vielleicht in der nächsten Folge werde ich das mal ausprobieren. Beziehungsweise vorher werde ich es ausprobieren und dann wissen, wie es geht. Aber ja, das ist super. Zum technischen Teil dieser Folge. Ja, ich musste lachen, als du mir das geschickt hast. Mein Freund hat ein Mikro. Ja, also ich habe auch echt ihm gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ne? Ich habe so oft davon geredet, dass ich mir eins kaufen will oder immer überlegt habe und immer geguckt habe und weiß ich nicht. Und dann kommst du hier auf einmal mit dem Mikro um die Ecke. Ja, aber ich glaube wirklich, dass er das nicht mehr wusste. Also er hat es wirklich irgendwie total vergessen. Wir glauben ihm. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie dann die Qualität ist, ob sich's anders anhört. Ja, man kann da so viel. Dann weiß ich auch, ob ich investieren sollte oder nicht. Aber man kann da so viel einstellen, deshalb muss ich da erstmal ein bisschen rumgucken, was man da überhaupt machen muss, dass es nicht, dann sich nicht nachher noch schlimmer anhört irgendwie. Stimmt. Dann sagen wir ja auch nicht. So. So. Jetzt bin ich dran, zieh doch mal. Also ich habe noch vier. Welche möchtest du? Die drei. Die drei, okay. Das ist der Beruf. Den toll. Dann die neue drei? Ja. Okay. Eine Peinlichkeit. Oh. Wie so eine tolle Kategorie. Also ich denke an Karneval, ich habe was im Kopf. Eine Peinlichkeit. Ja, hast du schon was? Ja. Dann sag. Karneval Köln kotzen. Kotzen hatte ich auch eben im Kopf. Was und ja, zwar, ja. Ja. Ja. Und zwar in der Öffentlichkeit und dann wird es gefilmt und landet in einer Show oder auf YouTube. Okay, und welches Kostüm trägst du dabei? Natürlich bin ich eine Kleopatra. Okay. Boah, das sind viele Cars. Oh. Ja. Das war musst du aufstehen? Ja, das war mein Wecker, falls ich eingeschlafen bin. Dass du die letzten paar Minuten noch genau. so tun kannst, als wärst du dabei gewesen. Ja. ja, doch, das stelle ich mir schon peinlich vor. Aber an Karneval ist auch alles egal. Ja, ja. Gut. Also, okay. Da siehst du leider sehr viel solche Sachen. Deshalb ist es am Ende dann auch nicht mehr so peinlich. Gut, stimmt. Aber ja, hast du was anderes? Sich, ich überlege noch, was können wir denn noch? ich will gerade gar nichts ein. Was ist denn peinlich noch? Kichern, wenn man nicht sollte. Das ist auch wirklich sehr peinlich. Ja, so unterdrücktes Kichern. Oh, ich weiß, was einige sehr peinlich finden. Achtung. Karaoke. Stimmt. Also da gibt es wirklich einige Leute, die sich schämen und die es peinlich finden. Ja, ja. Was ich nicht verstehen kann. Ich auch nicht. Also. Gut, also so komplett nüchtern weiß ich auch nicht, wie schnell dass ich die Bühne stürmen würde. aber Karaoke ist schon lustig. Ja, voll. Also. Außer man hat eine dabei oder einen, der es voll gut kann und dann halt abliefert, so mit I will always love you in allen 5 Oktaven. Ja, das stimmt. Und danach kommt man und quietscht da vor sich hin. Ja. Das ist dann weniger toll. Das stimmt. Aber sonst finde ich das echt lustig. Ja, es gibt hier in Köln so ein Irish Pub, wo Karaoke, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jedes Wochenende ist, ich war da erst einmal. Aber da bin ich mal mit Freunden hin und eigentlich wollten wir halt auch singen, aber die Leute, die da aufgetreten sind, die waren alle die haben richtig performt. Also die, da hast du das Gefühl, die haben das alle richtig schon geübt und die haben das alle nur gemacht, um quasi zu zeigen, wie toll sie singen können und nicht irgendwie. Und dann dachten wir so, wir stellen uns jetzt da nicht zu dritt angetrunken auf die Bühne und singen irgendwie, weiß ich nicht, Dancing Queen oder so. Deshalb haben wir es dann gelassen und haben nur zugehört, was auch ganz cool war. Aber es war halt wirklich eher wie so eine, schon fast wie so eine Show. Also, wo einfach Leute richtig gut gesungen haben und du halt ein bisschen mitsingen konntest, irgendwie aus dem Publikum. Ja. Da dachte ich so, das, weiß ich nicht, das wäre peinlich gewesen, wenn wir da aufgetreten wären. Also, haben wir zum Glück nicht gemacht. Aber dann gibt es da auch. Da waren die Maßstäbe zu hoch. Ja. Aber es gibt auch noch eine andere Karaoke-Bar, die ist mehr so wie, halt einfach wie so eine. Ja, da tanzt du halt einfach, also kannst ganz normal tanzen und da ist so eine super kleine Bühne, wo halt Leute dann singen können und die Leute, also du wirst nicht genau, also es gibt nicht so richtig Publikum und Bühne, sondern alle stehen halt irgendwie rum und tanzen und singen mit und du wirst nicht so, so doll beachtet, wenn du auf der Bühne stehst, wie jetzt, also da sitzt jetzt keiner und guckt dich das genau an, sondern da stehen welche auf der Bühne und singen und die Leute im Publikum finden es toll und singen mit und tanzen halt, aber es ist mehr so ein bisschen Disco-Feeling. Da bin ich auch schon aufgetreten. Das ist nicht so schlimm. Also das kann ich empfehlen. Ja, das ist cool. Aber ja, wie gesagt, bisher habe ich es auch immer nur mit Alkohol versucht. Weiß ich nicht, wie es komplett nüchtern wäre. Apropos Alkohol, wir haben nichts getrunken heute, ne? Und so ein Kahlua und, was hattest du gesagt, ein Kölner Getränk? Cabernet. Nee, das will ich auch nicht trinken. Stimmt, das war ja so kräuterig, gell? Ja. Ja. Ja. Nee, heute, wobei morgen habe ich Homeoffice. Hätte ich ja nicht machen können. Aber nee. Man muss es ja nicht übertreiben. Die zwei Radler von letztens waren genug. Die waren super, ja. Aber sie haben es gebracht. Also Folge J war, glaube ich, ein voller Erfolg. Mhm. Aber ich kann mich nicht an, also ich habe ja schon sehr viele Sachen. Du kannst dich nicht erinnern. Ich kann mich nicht an alles erinnern. Ja. Naja. So. Machen wir noch eine? Eine letzte, ja. Warte mal dann. Was hatten wir denn jetzt eben? Die Peinlichkeit. Die habe ich irgendwie nicht mehr hier drin. Ich weiß auch nicht. Na gut. Du darfst jetzt auch mal eine Zahl zwischen 1, 2, 3, 4, 5. Zwischen 1 und 5 sagen. Dann nehme ich die 4. Das ist das Schulfach. Ah. Das ist kein Schulfach, oder? Das eine, was mir eingefallen ist, ich weiß nur eins. Immerhin. Was meinst du denn, das letzte Mal, als wir Ja? Irgendwie kreatives Schreiben. Kreatives Schreiben, aber das kann ich. Ja, weiß nicht, ob das. Nee, hab ich auch noch nicht. Mm-mm. Was war das letzte Mal, als wir Schulfach hatten, war. War Deutsch. D, ne? Und ich kam ja nicht drauf. Ja, stimmt, war D mit Deutsch. Ja, es war ein bisschen peinlich. Schon ein bisschen her wieder, ja. Ich glaube, also ich überlege gerade, mir fällt halt eins ein. Ich weiß aber nicht, ob es überhaupt noch mehr gibt, außer. Ja, was dem fällt dir ein? Kunst. Ah, dann in der weiterführenden Schule, so Gymnasium und so. Aber ich glaube, ich hatte in der Grundschule auch Kunst. Das hieß, ich weiß nicht, ob das Kunst hieß. Also wir hatten Zeichnen. Aber ich hatte auf jeden Fall, ich sehe mich da ganz klar mit so Wasserfarbe und so einem Maler. Ja gut, so Kittel. Schon. Aber es hieß nicht Kunst bei uns. Ich bin nicht sicher, ob das. Aber ich glaube, es gibt sonst nichts mit K, außer du hast gibt es irgendeine Sprache? Koreanisch oder Kroatisch? Ja, genau, wenn du sowas lernst, aber das bieten wahrscheinlich nicht so viele Schulen an. Ja, das stimmt. Aber wir haben in der Kochen. Also gut, das wäre dann Hauswirtschaft gewesen, aber. Ja, stimmt. Aber sowas gab es bei mir auch nicht. Nicht? Mm-mm. Oh. Ja. Doch, ich hatte ein Jahr nur? Ich glaube ein Jahr. Aber es war noch cool. Ja, das stelle ich mir auch ganz cool vor, eigentlich. Das ist wenigstens ein bisschen was Nützliches. Ja. was man irgendwie gebrauchen könnte. Wir haben in der, ich glaube, 5. und 6. Klasse haben wir im Kunstunterricht, durften wir immer Kassetten mitbringen. Und dann haben halt viele immer so 3 Fragezeichen mitgebracht. Und dann durften wir währenddessen 3 Fragezeichen hören, während wir dann da gemalt haben. Das ist ja cool. Was ist das vor allem auch für ein Unterricht, ne? Das ist ja der entspannteste, also für den Lehrer. Der muss ja nichts das machen. Der stimmt. guckt einfach nur, dass die Leute, also ja. die Kinder da keinen Quatsch machen. Macht am Anfang ja. der Stunde so eine blöde Kassette rein und dann, ja. ja, dann haben wir 3 Fragezeichen gehört. Und das ist ja manchmal schon so ein bisschen spannend. Also gerade wenn du so 11, ja, wir waren glaube ich so 10, 11, 12 irgendwie so um den Dreh. Ja. Und ich hatte ein Mädchen in meiner Klasse, die fand das zu spannend. Und die hat sich dann halt die ganze Zeit die Ohren zugehalten. Problem ist dann halt aber, die konnte halt währenddessen nicht malen. Sie konnte hat sich dann immer an den spannenden süß. Stellen die Ohren zugehalten und konnte halt, weiß ich nicht, dann 5 Minuten lang gar nicht weitermachen und saß dann da so. Und es wurde auch immer abgestimmt am Anfang der Stunde, welche Kassette wir hören. Weil manchmal wurde auch, also man durfte quasi alles mitbringen und der Lehrer hat dann entschieden, weil wir durften auch so Musik mitbringen. Mhm. Aber ich erinnere mich, dass wir eher so 3 Fragezeichen gehört haben. Das ja. war schon, also... Der das Lehrer hat sich wirklich leicht gemacht. Also ich meine, im Kunstunterricht macht man auch sowieso als Lehrer ja nicht so viel. Ne? Das ist ja nicht so Frontalunterricht. Stimmt. Und am Schluss dann einfach eine Note geben, ja, dann der Zeichnung. Oder, keine Ahnung, zwischendrin geben die vielleicht mal Tipps oder weiß ich nicht was. Aber an sich machst du das ja schon eher alleine. Ja. Aber das war wirklich, also... Aber es war eigentlich eine ganz gute Taktik, weil wir halt dann alle relativ ruhig waren und zugehört haben. Ja. Ja. Und nicht dann irgendwie da, weiß ich nicht, nur rumgequatscht und weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das wäre mein Lieblingsfach gewesen, so. Ja, also. Ist eigentlich, jetzt rückblickend war das eigentlich echt ziemlich cool. Ja. Das ist toll. Ja. Aber trotzdem fand ich Kunstunterricht, weiß ich nicht. In der Oberstufe hatte ich das gar nicht mehr, da habe ich das abgewählt. Okay. Ja. Nee, ich hätte es wahrscheinlich schon genommen, aber... Ich konnte, also bei mir stand das gar nicht zur Auswahl dann weiterführend. Ach so. Und ja, ich war jetzt auch nicht so talentiert. Also von daher. Ich auch nicht. Und die Kunstlehrer waren auch alle ein bisschen seltsam bei uns. Ja. Und manchmal war es dann nicht nachvollziehbar, warum man jetzt diese Note kriegt. Ja, das ist doch auch total willkürlich. Also. Ja, ich denke es auch. Ja. Naja. Naja. Ja. Ja. Ja. So. Das war das K. K. Oh Gott, das war genau zur gleichen Zeit. Ja. Ohne, das musst du jetzt schön haben. Schneiden. Aber ich kann mich jetzt an diesem K orientieren, wenn ich die beiden Spuren zusammenfüge. Suche ich nach dem K. Das war bei Minute, ich merke mir. 59:40 oder so. Nee. Ach so, ja klar. Also 59, wir haben ja nicht, ich habe nämlich, glaube ich, nach die Aufnahme gedrückt, weil bei mir war das so. Bei 58 irgendwas. Okay. Okay, aber ja. Das finde ich schon. Genau. Ach, ja. Ja. Schaltet auch wieder ein, wenn es schlafen. Wenn es heißt. Was? L. L. Wollte nur Werbung machen. Lol. Liebe. Es wird eine Liebe-Folge. Oh, das stimmt. Ja. Liebevoll, wie wir sind. Liebe für eure Ohren. Und dann nähern wir uns auch schon langsam meinem M. Das ist nicht mehr lang. Also da wirst du dann performen müssen, ne? Das ist dir klar. Klar. Klar. Klar. Klar wie Klosbrühe. Klar wie K. Ich sag mal tschüss Köln. Ja, tschüss aus Köln. Kölner Alaaf. Woo!